Eigenkapitalanforderungen beim Erwerb von Immobilien. Stellen wir uns einmal vor, in den USA wäre im Jahre 1995 ein Gesetz ergangen, das bei jeder Beleihung einer Immobilie das Gutachten eines amtlich bestellten Bewerters, Chartered Surveyor, vorschreibt und das alle Kredite verbietet, die über 70% des festgestellten Beleihungswertes hinausgehen. Ferner wäre die Bank verpflichtet worden, bei jedem Kredit die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers abzufragen und zu dokumentieren. Es hätte niemals Subprime Loans gegeben. Millionen Amerikaner wären vor finanziellem Unglück bewahrt worden. Die Weltfinanzkrise wäre ausgefallen oder sie hätte in anderer Form stattgefunden. Auch die Immobilienblasen in England, Irland oder Spanien hätten so nicht stattfinden können. Generell wird daraus die Überlegung, die Vergabe von Krediten an Konsumenten so weit zu regulieren, dass private Verschuldung durch übermäßige Kreditaufnahme weitgehend ausgeschlossen werden kann. Auf kurze Sicht bliebe mancher Konsumwunsch unerfüllt, auf längere Sicht aber wären viele reicher, aber vor allem weniger überschuldet.